Opergigant von Stephanie Marchais. Aus dem Französischen von Angela Krug. Regie Jörg Schlüter. Ein ruhiger Mann. Man will mich. Ein Unbekannter duckt sich, sobald ich mich umdrehe. Ich drehe mich um, weil ich seinen Blick auf meinem Hinterkopf spüre. Ich drehe mich um, die düstere Straße schluckt die Umrisse des Mannes. Ich renne so schnell ich kann nach Hause. Wenn man mir etwas will, dann soll man kommen. Aber was will man mir? Und überhaupt, wer ist man? Die Tür. Herr Nachbar! Guten Tag. So früh. Was haben Sie vor, Orwell? Nichts Besonderes, McMoose. An der frischen Luft sein, bevor der Himmel aufbricht. Passen Sie auf, dass Sie sich nicht am Türrahmen stoßen. Eines Tages werden Sie geköpft wie ein hart gekochtes Ei. Ich habe gelernt, mich zu bücken. Bei mir beugt sich die Materie vor dem Menschen und nicht umgekehrt. Mein Körper hat sich an die Dimensionen meines Hauses gewöhnt, sich gewölbt. Vom oberen Rücken bis zu den Nieren ein Buckel ist geblieben. Die Ohren auf Schulterhöhe, die Augen am Boden, das Kinn gewölbt. Ich bin einfach zu groß. Ich misstraue allem, was zu gewöhnlich und allem, was nicht gewöhnlich genug ist. Die Norm ist mein Gesetz. Sein Körper. In der Kirche achte ich immer darauf, genau hinter Orwell zu sitzen. Unter der Krümmung seiner Wirbelsäule. Gebogen wie ein verlorener Baum. Die Form seines Schädels ist so vollkommen oval, dass ich darin leicht die Masse seines Gehirns erahne. Wie ich auch die Kraft seines Oberkörpers unter der billigen Jacke erkenne. Der feine Aufbau von Gewebe, Muskeln, Nerven und Venen auf soliden Knochen. Die richtige Verteilung des Fleisches von einer gesunden, geschmeidigen Epidermis zusammengehalten. Versorgt von dickflüssigem, dunklem Blut, das ein Skelett mit göttlichen Proportionen nährt. Ich werde nicht müde, diesen Mann zu entblättern. Er spürt es. Denn es bewegt ihn ein Flügelschlagen oberhalb der Schultern. Bald wird er sich vielleicht umdrehen. Und ich werde sein Gesicht sehen. Ich will ihn. Es geht mir gut. Mein Leben spult sich ab ohne besondere Ereignisse. Die zarte Gleichförmigkeit des Alltags beruhigt meine wilden Gedanken. Ich erfreue mich guter Gesundheit. Mein Herz schlägt nicht mehr Alarm. Wenn es mit ihm durchgeht, lege ich mich auf den Boden meines Hauses, niste meinen Geist in den Rissen der feuchten Decke ein und versuche, ihre Zeichnungen zu deuten. Mein Haus ist voller Löcher. Aber ich spüre lieber den Regen auf mir als das Gewicht von Zwängen. Der Zustand der Kargheit erfordert Anpassungen, mit denen ich zufrieden bin. Aber mittellos bin ich nicht. Oder sind wir das nicht alle, da wir nichts als sterblich sind? Ich lebe nicht zurückgezogen von der Welt der Menschen, aber außerhalb der Kreisläufe ihres Lebens. Aufeinanderprallende Welten. Etwas für die Leber. Hätten Sie da was? Es ist ja bekannt, dass Ärzte anderen die Mittel verschreiben, die sie selbst nicht nehmen. Und außerdem? Ein Mittel für meine Frau. Ihr ist gelegentlich übel. Der große Mann, dessen Hütte an ihr Labor grenzt. Ja? Wer ist das? Das ist es also. Er interessiert mich. Warum? Sie wissen genau, dass ich nicht antworten werde. Über meine Kunden werden Sie nichts erfahren. Genauso wie ich nicht weiß, woran Ihre Patienten leiden. Ich behandle niemanden. Sie sind alle unter der Erde. Was sind Sie für ein Arzt, der alle Welt auf den Friedhof schickt? Das ist für Sie. Für Informationen über den Riesen von nebenan. Was wollen Sie ihm denn? Ich bezahle teures Geld, lege aber auf mein Schweigen Wert. Verschwinden Sie! Raus hier! Maß nehmen. Ich habe mich dabei ertappt, dass ich während der Predigt seine Maße geschätzt habe. Er ist deutlich größer, als ich mir vorgestellt hatte. Ich möchte eine Skizze von seinem Körper machen. Ob sich hinter der Hülle dieses Riesen eine Seele verbirgt? Eine Seele großen Ausmaßes. Oder eine große Leere. Wir müssen die Möglichkeit haben, Menschen von Qualität, von jenen ohne Seele unterscheiden zu können. Von jenen also, die eine Gefahr für die Entwicklung unserer Gesellschaften und die Ordnung der Welt sind. Zu Übungszwecken reicht es aus, bei gesunden Schweinen einige Einschnitte an den richtigen Stellen vorzunehmen. Dann einen ausgewählten Leichnam, um dann ein allgemeingültiges Gesetz daraus abzuleiten. Du hörst nicht zu. Es ist spät. Du bist blass. Geh schlafen. Ich komme bald. Im Augenblick bin ich bewegt von Gedanken, die ich nicht mit dir teilen kann. Die Beschaffenheit deines Gehirns verhindert es. Du bist eine Frau. Unfähig zu denken, aber vom Instinkt geleitet. Der Intuition des Weibchens. Morgen gehe ich wieder zu McMoose. Nur er kann mir helfen. Ich bin sicher, alles lässt sich bezahlen. Und ich werde zahlen. Der Himmel in mir. Guten Tag, Herr Nachbar. Guten Tag. Sie kehren spät zurück. Ich war spazieren. Sie waren vorhin nicht in der Kirche. Ich gehe nicht mehr. Gibt zu viele Leute, die laut denken, sich räuspern und husten und ich höre nur noch ihren Lärm. Aber beten Sie, Orwell? Nicht so, wie Sie das meinen. Ich verstehe nicht, was Sie sagen wollen. Das ist nicht schlimm. Ich bin es gewohnt. An Ihrer Stelle? Nennen Sie mich doch Abram. Dieser Name stammt nicht von hier. Vermutlich von nirgends. Auch damit habe ich mich abgefunden. Kommen Sie wieder? Am Sonntag. Die Messe wird schlecht besucht sein. Das Wetter, es wird wieder schöner. Nein, man nimmt dort das Maß seines Todes und es ist zu früh für mich. Hier. Geht's? Es geht. Du hustest ziemlich viel. Bring mir ein paar Sachen mit nächstes Mal. Mir ist kalt hier. Überall zieht es. Ich habe mein Bestes getan. Du kennst ja meine Möglichkeiten. Hör auf, das meine ich doch gar nicht. Ich hätte einen anderen Ort aussuchen sollen. Es ist sehr gut hier. Lass uns von was anderem reden. Was machst du, wenn ich nicht komme? Ich warte darauf, dass du kommst. Ich kann mich nützlich machen. Unkraut jäten. Die Steine entfernen, haken, damit es ordentlich aussieht. Ordentlicher wenigstens. Ordentlich brauchen wir nicht. Brauchen wir alles nicht mehr. Bleib ruhig. Immer musst du was machen. Gleich machen sie zu. Bring mir meine Pullis. Die mit den zu langen Ärmeln und den lockeren Maschen, die nach Rauch rochen. Die die ich durchziehen, noch länger machte, denn du wolltest, dass ich groß bin. Und ich wollte das nicht. Muss ich dran denken? Das nächste Mal. Du wirst dran denken. Du vergisst doch nie. Nein. Was mich mit dir verbindet, vergesse ich nicht. Wenn ich allein bin. Und dann höre ich dem Wind zu. Seinen langen Atemzügen. Dem Fallen gebrochener Äste. Den halb verschluckten Worten, die aus den Tiefen aufsteigen und überall zu hören sind, um den Verbliebenen die Ruhe zu nehmen. Es gehört sich nicht zu leben. Also träume ich. Träume, dass ich ihre Gedanken bewege und in sie eindringe. Die Leute glauben an Dinge, die nur Illusionen sind. Also rede ich ihnen etwas ein und sie verlassen diesen Ort, ergriffen und voller Kummer. Sie sind überwältigt von Schmerz. Aber das ist es nicht. Woran sie leiden, ist Angst. Angst, dass sie jetzt dran sein könnten. Die Gnadenfrist zermürbt sie. Die Zeit existiert hier nicht. Hier ist nicht mehr die Welt. Auch ich bin außerhalb des Menschenkreislaufs, genau wie du, obwohl du einer von ihnen bist. Aber wohin gehst du, wenn du mich verlässt? Ich kaue Grashalme und warte auf den Abend. Die Erde birgt Monster. Haufen ausgebleichter Knochen, die sich in alle Richtungen bewegen, ohne einen Schrei auszustoßen. Losgelöste Kiefer, die versuchen, sich zu lieben, und plötzlich fallen Perlen schwarzer Zähne. Fingerglieder in anisfarbenen Tönen, die sich suchen, um zusammenzufinden wie früher. Die Liebe hat kein einziges Alter, kennt kein Verbot. Ich bin 10 Jahre alt. Ich werde immer 10 Jahre alt sein. Meine Aufgabe. Ich will diesen Mann. Ich will ihn. Für meine Sammlung. Ein Mann dieser Größe ist wieder die Natur. Es ist meine Aufgabe als Wissenschaftler, meine Zeitgenossen vor ihm zu warnen, sie in Kenntnis zu setzen über das Innere des Monsters. Es ist meine Aufgabe, ihn zu obduzieren. Es geht um die Zukunft der Wissenschaft. Das Publikum wird Eintritt zahlen. Mit kleinen, erstaunten Schritten werden die Leute an seinem Skelett vorbeiziehen. Und der Anblick dieses menschlichen Knochengerüsts, jenseits aller üblichen Proportionen, wird für sie lehrreich sein. Ich werde seine sorgfältig präparierten Organe ausstellen, damit sie nicht abstoßend wirken. Das Publikum wird zufrieden sein mit dem Anblick dieses spinnenartig festgesteckten Monsters unter Glas. Die Studenten werden von überall herbeiströmen. Die Regierung wird erkennen, welch ein großer Wissenschaftler ich bin. Ich werde anerkannt sein. Mein Name wird bleiben. Ich werde ausgesorgt haben und weitere Kinder bekommen. Schläfst du? Morgen. Morgen will ich versuchen, diesem Geschöpf zu folgen, um seine Gewohnheiten kennenzulernen. Bald werde ich es sein, dem man die Fähigkeit verdankt, in den Menschen einzudringen. Du hast kalte Füße, was ist los? Steinchen. Warum wirfst du mit Steinchen nach mir? Mach ich dir Angst? Wie heißt du? Guck mal, ich hab auch Steinchen in der Tasche. Dieser hier sieht aus wie eine Hundenase. Ich schenk ihn dir. Du bist nicht schön. Stimmt. Und alt bin ich auch. Und böse, weil du der Menschenfresser bist. Wer hat dir das gesagt? Du bist der Menschenfresser. Ich bin kein Menschenfresser. Ich bin ein Riese. Nein. Doch. Aber du hast recht, eigentlich ist es egal. Menschen sind sie beide nicht. So, jetzt geh zur Seite, Kleine. Damit ich nach Hause kann. Nimm die Steinchen in deinen Mund. Aber ich esse doch keine Steinchen. Ich esse nur kleine Kinder. Noch mehr. Bitte. Kalt. Und geh weg, Kleine. Oder die Steinchen gehören alle mir. Meine Mutter. Man verfolgt mich. Ich bin mir sicher. Aber ich weiß immer noch nicht, was man von mir will. Abgesehen von meiner Größe bin ich ein normaler Mann. Meine Geschichte ist ohne Geschichten. Wenn mir etwas passieren sollte, dann sage deiner Großmutter Bescheid. Ich besuche sie gelegentlich im Heim. Sie verliert das Gedächtnis und einen Großteil ihrer Fähigkeiten. Aber kann sich immer noch nicht an meinen Anblick gewöhnen. Hat sie nie gekonnt. Eines Tages hat sie mich, ein langes, buckliges Kind, zur Welt gebracht. Von Geburt an gewundener als alte Wurzeln, die man ins Feuer wirft. Ein Geschöpf, dessen Größe eindeutig jede Vorstellungskraft überstieg. Meine Mutter sieht mich mit großen, verstörten Augen an. Zusammengeschrumpft in dem Sessel, in dem sie ihre Tage verbringt. Immer bereit, sich ausschimpfen zu lassen, dass sie das Ei, das zwischen ihren Beinen klebte, fallen gelassen hat. Sie ist alt, aber ein kleines Mädchen geblieben. Wie ein Kind von 10 Jahren. Dein Alter, als du von uns gegangen bist. Hab ich dir erzählt, dass die Pflanze aus dem Samen, den mir der Nachbar geschenkt hat, jetzt die Decke meines Hauses erreicht hat? Sie ist glänzend und dicht. Ihr Stamm kommt nicht mehr weiter, also macht sie sich an die Balken, verzweigt sich. Ihre Triebe winden sich die Treppe hoch und rasen zu meinem Zimmer. Sie trägt keine Blüten. Ich schicke dir ein paar Blätter in Papier getrocknet. Vielleicht kannst du sie ja eines Tages bei dir aussäen. Im Winter. Sorgen Sie dafür, dass er im Winter stirbt, mitten im Januar. Das ist wichtig. Die Starre des Fleisches, konserviert durch die Kälte, bleibt die einzige Garantie für das gute Gelingen unserer Unternehmung. Ihre Studenten werden nicht auf den Bänken bleiben können, ohne sich in die Hände zu hauchen oder zu etwas Hochprozentigem zu greifen. Der Dezember verspricht hart zu werden. Der Januar noch kälter. Warum eigentlich dieser Mann? Und warum überhaupt ein Mann? Ich bezahle Sie, McMoose. Für Ihr dreckiges Gemetzel. Nicht, damit ich schweige. Ich kann Ihnen mehr zahlen. Ja, dann tun Sie es. Jetzt gleich. Sonst könnte ich mein Mitwirken an Ihren abnormen Neigungen bedauern. Wie meinen Sie? Es ist krankhaft. Wie sollte man sonst das organische Interesse eines Menschen für einen anderen Menschen bezeichnen, wenn nicht sträfliche Anziehung, verwerfliche Neigung? In meinem Fall wissenschaftliche Neugierde. Ein sicheres Interesse für meinen Nächsten. Ich bin Arzt. Nein, das ist es nicht. Die Entschuldigung ist zu einfach. Bei Ihnen ist es das nicht. Was dann? Mehr. Leidenschaft? Aber warum einen Mann nehmen und nicht eine Frau? weil sein Körper, das Spezifische dieses Körpers mich fasziniert. Die Brüste einer Frau? Duftend, voll und rund, sind viel verlockender an ihrer Sie Stelle. Verstehen es nicht. Ich will diesen Mann und keinen anderen. Er liefert mir kostbares Material, zusammengefasst in einem einzigen Individuum. Das Außergewöhnliche seiner Größe. Die Unförmigkeit seines Körpers, der sich im Laufe der Jahre wie ein Spitzbogen gewölbt hat. Eine seltsame Schönheit, ein durchdringender Blick, eine alterslose Stimme, eine weiche Art, ohne unterwürfig zu sein. Sie werden, wie ich, nicht nachlassen, das Innere dieses Individuums betrachten zu wollen, um zu sehen, woraus seine Seele gemacht ist. Falls es stimmt, dass er eine hat. Sie sind verrückt, Doktor. Mag sein. Aber Sie nehmen das ohne allzu viel Skrupel hin, da der Preis meiner Unvernunft es Ihnen erlaubt, Ihren Laden zu erweitern. Na, wenn er tot ist, kann ich die Mauer abreißen und seine Bruchbude für einen Spottpreis hinzukaufen. Wie wollen Sie vorgehen? Ach, die Mauern sind so feucht, dass es ein Kinderspiel sein. Nein! Wie wollen Sie vorgehen, um mir seine sterblichen Überreste zu liefern? Ihre Anbaugeschichten interessieren mich nicht. Mit den Summen, die ich Ihnen schon gezahlt habe, könnten Sie doch das ganze Viertel aufkaufen. Also! Wir müssen warten. Warten, dass die Kräuter ihre Wirkung tun. Ich kann nicht mehr warten! Sie haben sich geirrt, McMoose. Er ist robuster, als Sie angenommen haben. Was wollen Sie eigentlich? Sie sind anerkannt von Ihren Kollegen, haben einen Lehrstuhl an der Fakultät. Die Studenten schlagen sich darum, an ihren Anatomiekursen teilzunehmen. Die gute Gesellschaft drängt in ihre öffentlichen Sezierveranstaltungen, als gingen sie ins Theater, gut gelaunt, gut gekleidet. Angeregt durch die Plakate in der Stadt, die mit dem Versprechen werben, dem Tod zu begegnen, ohne die Gefahr, dass dies von Dauer wäre. Sie werden von den obersten Kreisen der Macht geschützt, die sie bereits mehrfach vor der Lynchjustiz der Masse der kleinen Leute gerettet haben. Ihr Ruf geht über die Grenzen hinaus. Ist das nicht genug? Lassen Sie Ihr Klagen, McMoose. Sie werden doch reichlich für Ihre niederen Tätigkeiten entlohnt. Und hören Sie auf, mir immer das Geld vorzuhalten. Immer nur das Geld, wenn ich Ihnen Fragen stelle. Ich beklage mich nicht. Ich bitte Sie nur, Geduld zu haben. Meine Geduld ist am Ende. Er zermürbt mich. Machen Sie, dass er in wenigen Tagen von einem schlimmen Fieber dahingerafft wird. Sie wissen doch, wie man das macht, oder? Und machen Sie schnell, sonst sterbe ich noch vor ihm. Doktor! Dies ist ein Befehl! Ich bin der Zuhälter, Sie meine Note. Wie Sie wünschen. Da diese Dinge nun geklärt sind, gehen wir zu den Details über. Ich kann schneller vorgehen. Lassen Sie mich folgenden Vorschlag machen. Wir verbreiten Gerüchte, beschmutzen seinen Ruf. Er ist arm, lebt außerhalb jeden Systems. So wird er schnell verurteilt. Niemand wird diese Entscheidung anfechten, denn der Mann ist quasi ein Landstreicher. Und Sie werden so alle Gelegenheit haben zu entscheiden, welche Zeit Ihnen für sein Erhängen am besten passt. Wirklich? Sie müssen dann nur noch dem Henker seine sterblichen Überreste abkaufen. Er ist ein Freund von mir. Und sein Körper gehört Ihnen. Befürchten Sie denn keine Vergeltungsmaßnahmen? Vor wem denn? Der Mann lebt ohne Familie. Oder fast. Er hat nur noch eine alte Mutter. Aber die hat ihre Sinne nicht mehr beisammen. Er überlebt durch Geschenke oder kleinere Arbeiten. Bleibt den städtischen Diensten aber unbekannt. Die Gesellschaft hat ihn vergessen. Und er selbst kümmert sich nicht mehr darum. Haben Sie keine Skrupel. Und die Polizei braucht Leute wie ihn nicht. Im Gegenteil. Das Verschwinden von verkommenen Subjekten wie diesem Geschöpf trägt zur notwendigen Reinigung des unnützen niederen Volkes bei, das sich aber mit großer Geschwindigkeit fortpflanzt, was die Staatskräfte mit großer Anstrengung zu regulieren bemüht sind. Glauben Sie mir, die gute Führung der Bevölkerungsregister kann durch den Tod eines solchen Wesens nicht beeinträchtigt werden. Denken Sie, dass wir zusammen an der Hygiene unseres Territoriums arbeiten und unser Land für die schwierige Arbeit, die wir leisten, nur dankbar sein kann. Niemand wird Streit mit uns suchen, weil wir einen Abtrünnigen mehr beseitigt haben. Seine sterblichen Überreste werden so viel wert sein wie dieser Mann zu Lebzeiten. Das heißt fast gar nichts. Was ist Ihr Vorschlag? Das ist meine Sache. Ich kenne ein paar Leute, die diese Art von Übung gut beherrschen. Sie sind mir nützlich, McMoose, aber ich verachte Sie. Ich erhöhe Ihr Honorar, wenn Sie sein Ende beschleunigen. Ich gehe sofort an die Arbeit. Haben Sie denn so wenig Selbstachtung, dass das Umbringen eines armen Geschöpfs bei Ihnen nicht die geringsten Skrupel bewirkt? Ich wünsche Ihnen, dass Sie behindert wiedergeboren werden, damit Sie merken, was es heißt, körperliches Leid zu spüren und die Blicke der Leute auszuhalten. Ich werde darauf achten, Herr Doktor, um in den Genuss zu kommen, endlich im Rampenlicht zu stehen. Nackt auf einem Tisch. Im Mittelpunkt einer Vorstellung, die Sie initiiert haben. Von Ihnen allen betrachtet, zerlegt von Ihren Händen. Wenigstens einmal in meinem Leben. Was sage ich? In meinem Tod. Ich will versuchen, lange genug zu leben, um Ihnen diesen posthumen Ruhm zu gewähren. Zur Vorgehensweise. Der Student verwendet ein zuvor geschärftes Messer und nimmt dann einen Einschnitt in das Fleisch vor. Was machst du? Ich lese dein Buch. Anschließend schneidet er auf Höhe der Bauchdecke ein Knopfloch aus und verwendet dann für die Vollendung des Einschnitts eine Schere. Zum Schluss wählt er unter den ordentlich auf dem Tisch ausgelegten und mit einer entsprechenden Lösung sorgfältig desinfizierten Instrumenten die große Schere, deren Spitze er behutsam zwischen die blassrosa Muskeln schiebt. Hierbei bemerkt er an dieser Stelle das Vorhandensein einer perlmuttfarbenen Faser, deren Aussehen er in seinem kleinen Heft notiert. Nein, er vollbringt einige präzise Schnitte mit der Schere am Halsansatz. Er ergreift die Lungen, packt die Masse aus großen Gefäßen und den Bronchien und legt in einem Kraftakt die gesamten Organe frei. Stell das Buch zurück! Papa, was ist das, ein Knopfloch? Nichts, das ist meine Arbeit. Papa, was ist das? Dazu bist du zu klein. Nicht für alles bin ich zu klein. Papa, was heißt das, perlmuttfarbene Faser? Das verstehst du nicht. Erklärst du es mir eines Tages? Eines Tages ja. Aber dann wirst du mich nicht mehr lieb haben. Meine Tochter. Sie kehren spät heim. Ich habe ein Kind kennengelernt und wir haben uns unterhalten. Ein Kind? Auf der Straße? Und Sie haben sich unterhalten? Ja, sie ist erstaunlich. Ich weiß nicht, wo sie hingehört. Sie scheinen mir munter. Sie erinnert mich an meine Tochter. Die gleiche Unverdorbenheit, die gleiche neugierige Heiterkeit. Offen und gerade heraus. Ihre Tochter? Ja, meine Tochter. Sie hat mich erinnert. Ihre Tochter? Mir war gar nicht klar, also ich wusste ja gar nicht, dass Sie eine Tochter haben. Ach, Sie wissen doch gar nichts über mich, McMoose. Ich kehre hier ein. Ich habe dir Pullis und Schals mitgebracht. In der Tasche habe ich die Briefe, die ich dir schreibe und nicht abschicke. Willst du sie lesen? Wo bist du? Hier. Ich sehe dich nicht. Neben dir. Ich stehe auf der Mauer. Wenn du dich versteckt hast, komm raus. Ich habe keine Lust zu spielen. Stütz dich nicht auf die Mauer, sie bricht ja fast zusammen. Also, bist du herausgekommen? Das solltest du doch nicht. Man wird dich aufgreifen. Du wirst die Leute in die Flucht jagen. War es dir lieber, als ich brav in dem tiefen Loch saß? Aber du konntest doch gar nicht auf Mauern klettern. Du hast dich aufgeschürft, hattest Angst, dir weh zu tun, Angst vor Schlangen, vor Eidechsen. Damals, alles machte dir Angst. Komm, ich kann dich nicht sehen. Ich bin auf deinen Schultern. Da ist nur der Regen. Warum regst du dich so auf? Es ist nicht mehr wie früher. Ich kam, wir redeten, ich erzählte dir, du erzähltest mir, Ich ging wieder weg mit der beruhigenden Sicherheit, dass alles so weiterlaufen könnte bis in alle Ewigkeit. Ich hatte endlich keine Angst mehr. Ich wusste, wo du bist. Dein Tod war das einzig sichere Ereignis, aus dem bezog ich meine Kraft. Du warst da, lagst da und ich war da, bucklig, groß und bucklig für dich. Das war die Achse meines Lebens. Sie war klar. Ich fand mein Gleichgewicht wieder. Und jetzt kommst du auf meine Schultern. Fühlst du? Ich umklammere deinen Hals mit meinen nackten Beinen. Soll ich dein Pferd sein? Willst du, dass meine Stirn die Grabsteine berührt? Dass ich am Boden bleibe? Du kannst nicht fallen. Ich halte dich. Ich fühle nur die Tropfen. Die kalte Luft auf meinem Gesicht. Dann ist es gut. Ich bin tatsächlich tot. Ich bin ganz und gar tot. Mein Schicksal ist klar. Mein kleines Mädchen. Wer ist das, die mit den Steinchen? Molly? Ein Vorname ohne Bedeutung. Bist du eifersüchtig? Eifersüchtig auf ein langweiliges Kind? Nein. Es gibt nur mich, die du lieben kannst. Mich allein. Keine Angst. Ich ersetze dich nicht. Niemals. Niemals könnte ich das. Ich werde gehen. Das wirst du nicht. Doch. Ich ersticke hier. Ich ersticke. Aber wie geht es weiter ohne dich? Ohne einen Ort, an dem ich dich finden kann? Du hast doch die andere. Hör auf. Molly, das ist nicht dasselbe. Du weißt doch ganz genau, dass das nichts mit dir zu tun hat. Gib ihr meine Pullis und meine Schals. Wenn deine Füße auf dem Eis rutschen werden, werde ich nicht mehr da sein. Mein kleines Mädchen. Mein Engel. Wenn der Boden hohl klingt und sich mit Streifen aus grauem Raureif bedeckt, werde ich weg sein. Man geht hier ein. Und ich will nicht endgültig beerdigt werden. Du wirst eines Morgens aufstehen, mit den gleichen Gesten, der gleiche erschöpfte Körper wie die anderen. Morgen. Und Dunst wird aus dem Gras und den Sträuchern aufsteigen. Dir wird plötzlich kalt sein, dann etwas weniger kalt und eines Tages wirst du dich daran gewöhnen. Es wird kein Fehlen des Schmerzes sein, nur die dicke Kruste der Zeit, die sich auf deinem Vulkan gebildet hat. Das Gerücht verbreiten. Ich kaufe ihn Ihnen ab. Ja, ich kaufe seinen Körper. Noch zu Lebzeiten. Ich zahle sehr viel Geld, damit er mir gehört. Er ist für mich reserviert. Beeilen Sie sich jetzt. Ich hatte überlegt, das Gerücht zu verbreiten. Hören Sie auf zu überlegen. Die Zeit arbeitet für Sie, aber gegen mich. Sie werden schon bald der Reichere von uns beiden sein. Der Wohlstand glättet Ihre Züge, während der meine mit Furchen versieht und Sie aschfahl werden lässt. Morgen werde ich aussehen, als hätte ich Ihr Alter. Ich habe keine Zeit mehr zu warten. Ich werde dabei zugrunde gehen. Das Gerücht zu verbreiten. Das haben Sie schon gesagt. Dass er kleine Mädchen macht. Sind Sie sicher? Er hat es mir gesagt. Wenn Ihre Zweifel begründet sind, ist dieser Typ ein Geschöpf der übelsten Art. Setzen Sie seiner traurigen Existenz so schnell wie möglich ein Ende. Sie haben freie Hand. Ich gebe Ihnen die Mittel, die maßlosesten, die schrecklichsten. Seien Sie kreativ. Wichtiges Detail. Der Angeklagte hat eine Tochter. Das ist neu. Das macht seinen Fall umso schlimmer. Dreckskerl. Ich glaube, sie wohnt weit weg. Er schreibt ihr Briefe. Kennen Sie sie? Ich habe sie nie gesehen. Aber ich glaube nicht, dass sie eine ernsthafte Bedrohung für das darstellt, was uns beschäftigt. Beeilen Sie sich aber trotzdem. Ich habe Angst, wir könnten den Verdacht dieses Kindes erregen, wenn sie plötzlich Lust auf einen Besuch bekäme. Ich werde das Gerücht in die Welt setzen. Und es wird ganz allein sein Werk tun. Wenn ich in den Gemütern Verwirrung und Misstrauen gegenüber Owell gesät haben werde, wird das Feuer sehr schnell brennen. Es wird sich im Viertel verbreiten, dann in der Stadt. Ein Streichholz wird reichen. Und Gerechtigkeit wird geschehen. Der Fremde wird gehängt. Sein Körper wird uns gehören. Spätestens Weihnachten. Auf dem Scheiterhaufen. Außerhalb der Welt und dennoch im Mittelpunkt aller Gespräche. Ich weiß nicht, welches Verbrechen man mir anlastet, aber sie wenden den Blick ab, wenn ich vorbeigehe, und ihre Hände zittern vor Lust, mich zu fassen, bloßzustellen, zu beschuldigen. Das Viertel brennt und ich bin es, der auf den Scheiterhaufen geschickt werden soll. Ich bin keines einzigen Verbrechens schuldig, ich schwöre es. Außer, dass ich vielleicht mittellos und dennoch glücklich bin. Dein Körper, mein Haus. So, ich klettere bis oben auf die Mauer und springe. Ich will kein zweites Mal sterben. So wie man das Beste aus seinem Leben machen muss, will ich das Beste aus meinem Tod machen. Bliebe ich unter diesen Erdbrocken, im Schatten der verbrannten Buche, in diesem Verlies voller Tränen, würde ich eines Tages traurig werden und verrückt, und du würdest mich nicht wiedererkennen. Ich verschwinde. Ich bin 10. Ich bin groß. Ich verschwinde wirklich. Deine Schritte können dich nicht ewig zu mir führen, zu meinem kleinen Grab, das dich vom Leben abhält. Um dich als Skelett zu sehen. Er will dich. Wer? Mein Vater, er will dich. Was will er mir denn? Ich verstehe nicht. Du bist teuer, hat er zu meiner Mutter gesagt. Er hat deine Umrisse mit Kreide an die Wohnzimmerwand gemalt. Und da die große Wanduhr, die Zeichnung von deinem Skelett. Er hat ein Möbelstück aus Glas anfertigen lassen, das genau deine Maße hat, damit die Leute kommen, um deine Knochen in seiner Praxis zu besichtigen. Und so wirst du es nicht kalt haben. Du wirst nicht verderben. Und mein Vater sagt, dass wir bald noch reicher sein werden. Dank all dieser Irren. Denn die neugierigen Leute werden uns Münzen geben und ihre Hüte abnehmen, um dich als Skelett in der Vitrine zu sehen. Stimmt das, was du da sagst? Glaubst du mir nicht? Ich habe es heute Nacht durch die Tür gehört. Er lässt meine Tür immer offen. Ich mag nicht, wenn es dunkel ist. Er sprach im Schlafzimmer mit meiner Mutter. Und was hat deine Mutter dazu gesagt? Ist sie einverstanden? Sie ist tot. Komm in meine Arme. Sie ist heute Morgen gestorben. Weine nicht mehr. Ich schenke dir all meine kleinen Steine. Ich weine nicht. Ein Menschenfresser, ist das ein Tier? Owell, ich brauche es. Ich brauche durchatmen. Gift. Sie sind verrückt. Einen Gifttrank, der zum Ersticken oder auf jeden Fall zu einem schnellen Tod führt. Ich bin es nicht. Sie haben doch... Ich bin es nicht. Ich bin nur ein einfacher Ausführender. Es ist der Arzt. Er ist es, der alles veranlasst hat. Besorgen Sie mir, worum ich Sie gebeten habe. Oder ich bediene mich selbst auf gut Glück aus Ihren Gefäßen. Ich werde Ihnen alles gestehen. Geben Sie mir etwas, mit dem ich Sie umbringen kann. Das ist alles, was ich will. Ich kann Ihnen aber nichts dafür bezahlen. Oh, das reden wir später. Es ist der Samen. Der Samen? Mein Herz ist schweißgebadet. Der Samen ist es, der mir diese Beschwerden bereitet. Die Pflanze ist so gewachsen, dass ich sie nicht mehr loswerde. Jeder Axthieb, mit dem ich sie vernichten will, verleiht ihr eine neue Kraft. Sie kriecht unter den Türen durch sie, verbreitet schändliche Dinge über mich, sprengt die Mauern, leert meinen Teller, schlürft den Wein aus meinem Glas, klettert die Treppe hoch, rast unter meinem Laken weiter, schnürt mir die Lunge zu, saugt meine Füße aus, flüstert in mein Gehirn und klammert meinen Hals, mein Schlaf. Bald wird sie mir vielleicht eine Kugel in meinen Kopf jagen, mich töten. Wenn ich nicht so bin, wie ich sein sollte, ich habe Angst. Tief, tief durchatmen. Aber ich ersticke. Sie klebt an den Fenstern. Die Adern ihrer rohen Blätter schlucken das Licht und sie trägt den Sauerstoff in meinem Haus. Ich sehe es mir mal an. Sie wird sie wegjagen oder sie töten. Nehmen Sie hier diesen Spaten und bleiben Sie hinter warten mir. Warten Sie. Falls ich krank werden sollte, McMoose. Wachen Sie bitte über mich, bis zu meiner Genesung oder zu meinem plötzlichen Tod. Sie sind ja im Delirium. Und wenn ich tot bin, werfen Sie meine sterbliche Hülle ins Meer, damit niemand sich meiner bemächtigt. Weshalb sollte man denn Ihren Leichnam stehlen? Oh well, Sie sind doch sonst so besonnen. Aber dieser Tag ist eisig erwacht und erstickt beim Ausklingen. Spüren Sie nicht, wie die Luft von diesem Missklang voll ist? Achten Sie darauf, dass mein Leichnam mit Respekt behandelt wird. Ich gebe Ihnen mein Wort. Und ich gebe Ihnen mein Haus. Ihr Haus ist nichts wert. Hier, schlucken Sie das. Hier, dann geht alles besser. Wachen Sie über mich an meinen letzten Tagen. Verteilen Sie meine Reste im Ozean. Beruhigen Sie sich, Herr Nachbar. Hören Sie auf, mich zu umklammern. Stellen Sie mich wieder auf den Boden. Ich werde es so machen, wie Sie sagen. Auch wenn ich mit Ihrer Ruine nichts anfangen kann. Ich werde Ihre Tochter benachrichtigen. Wo finde ich sie? Dort, wo sie ist, geht es ihr gut. Man möge sie in Ruhe lassen. Das ist meine Bitte. Sie ruht seit langem auf dem Nordfriedhof der Stadt und ich möchte, dass sie dort bleibt, ohne gestört zu werden. Grenzen. Meine Frau. Du ruhst in Frieden auf diesem Brett aus Holz. Und wenn ich mich nicht zurückhielte, würde ich deinen Leichnam in winzige, gleichmäßige Stücke schneiden, um die detaillierte Untersuchung jeder Parzelle deines milchweißen Körpers vorzunehmen. Und ich glaube nicht, dass die Krankheit, an der du gelitten hast, Zeit hatte, bis zu deinen lebenswichtigen Organen vorzudringen. Ich verfüge über einige Stunden, um dich zu untersuchen, bevor dein Fleisch träge wird. Ich bin der Spielball von Leidenschaften, die nicht meine sind, und entfremde mich allmählich von mir selbst. Nein, deine Gliedmaßen werden nicht zerteilt, wie ich es normalerweise bei jedem anderen Körper tue. Aber ich habe es geträumt. Ich bin krank, glaube ich. Ich weiß jetzt, dass selbst wenn ich deine sterblichen Reste der schärfsten meiner Klingen aussetzen würde, ich keinen einzigen Schlüssel zu deinem Wesen erhielte. Sauber machen. Heute Nacht habe ich die Steinplatte weggeschoben, die mir als Schutz diente, und bin aus dem Graben herausgeklettert, in dem ich seit Jahren liege. Ich habe meine Dinge, die überall verstreut lagen, aufgehoben. Keine einzige Spur von meinem Aufenthalt ist geblieben. In meinem Grab kann jetzt jemand anders unterkommen. Du wärst stolz auf mich gewesen, Papa. Der Ort ist sauber, der Rechen an seinem Platz, der Stein abgebürstet und die Blumenvase umgekehrt aufs Gras gestellt zum Trocknen. Sie haben mich beobachtet, saßen am Rand der Grabsteine auf den zusammengebrochenen Mauern an die Tore der Gräber gelehnt. Sie haben geschwiegen. Die Augenhöhlen glänzten vor Erstaunen. Von den erloschenen Lidern perlte Perlmutt. Die Tote unter den Toten. Oh. Heute gehe ich fort. Ich bin aufgestanden, behutsam, um niemanden zu wecken. Ein unsinniges Vorhaben, keiner von ihnen schläft. Sie sind mir gefolgt. Unterirdische Musik. Das Schlagen der Schienbeine, das Klirren dutzender Gebeine in Bewegung hat mich bis zum Eingang begleitet. Eine zerschlagene Blaskapelle. Und jetzt die Stille. Ich hinterlasse dir nichts, Papa. Mein Papa. Du brauchst es nicht. Mit offenen Augen. Ich habe es so schnell wie möglich erledigt. Er sieht aus, als würde er schlafen. Leg ihn dahin. Da? Ja, da auf dem Tisch. Er hat die Augen auf. Unmöglich, sie zu verschließen. Er hat ganz große Augen, als würde er noch leben. Soll ich ihn ausziehen? Nein, jetzt nicht. Worauf wartest du? Auf das, was sie mir versprochen haben. Danke. Was willst du noch? Ich zähle noch mal nach. Verschwinde. Mit freundlichen Grüßen. Ich verabschiede mich, mein Herr. Aus Lust am Spiel entspreche ich Ihrer Bitte und ziehe mich vorzeitig zurück. Machen Sie schnell. Ich fühle, wie meine Gliedmaßen träge werden und die Flüssigkeit aus meinem Fleisch entschwindet. Machen Sie schnell, damit das Zerlegen meiner Person vor der Verwesung des Fleisches stattfindet. Nun, Sie wissen schon, um nicht die zarten Nasen des gut gekleideten Publikums, das zur Vorstellung meines Lebensendes geladen wurde, unangenehm zu berühren. Ich hoffe, der Eintrittspreis für die Teilnahme an der Obduktion meines Körpers wiegt Ihre Bemühungen, mir jahrelang hinterherzulaufen, auf. Wenn diese Menschenjagd keinen anderen Zweck hatte, als mein Skelett den übrigen anatomischen Stücken der mehr oder minder monströsen Sammlungen in den Glasvitrinen Ihres Wohnzimmers hinzuzufügen, dann sind Sie ein armer Irrer. Ich sehe die Leere in Ihrem Gesicht. Ich nehme den Geruch Ihres Atems wahr. Machen Sie den Mund zu, der Gestank ist unerträglich. Sie werden niemals genug haben. Die Obduktion meines Körpers wird Ihnen nichts bringen. Sie werden von dieser Zeremonie unter den Toten noch zerschlagener und einsamer zurückkehren, als Sie es währenddessen waren. Wenn einmal meine Überreste in der Erde vergraben oder verbrannt sein werden, bleiben Sie mit der unermesslichen Enttäuschung zurück, nichts über den Menschen zu wissen. Einmal mehr. Außer, dass er sich nicht reduzieren lässt auf das feine Gewirr von Nerven, Knochen und Materie, das vor Ihnen zu atmen aufgehört hat. Ich bin meine Seele, ganz und gar. Wenn Sie meinen Körper zerstückeln, nehmen Sie mir jegliches vibrierende Leben. So nähert man sich nicht, mein Herr, dem Geheimnis eines Lebens. Das Häuten eines Menschen sagt nichts aus darüber, wer er war. Genug. Er soll schweigen. Sein Blick soll schweigen. Ich werde die Haut von seinem Gesicht entfernen müssen. Sonst werden seine Augen nicht aufhören, mich zu verfolgen. Ich, der ich niemals zitterte bei der Öffnung eines Leichnams. Ich bin unfähig, die Hand dieses Mannes auch nur kurz zu berühren. Aus Angst, er könnte mich festhalten, über mich urteilen oder mich mit ins Jenseits ziehen. Ich bin nicht mehr sicher, ob die Kälte des Körpers tatsächlich den Tod der Person bestimmt. Ich habe vergessen, wie ich ohne Rührung den letzten Atemzug hören soll. Ich weiß nicht mehr, wie man die Eingeweide sterblicher Überreste liest. Ich weiß nicht mehr, wie man die Werkzeuge handhabt, die den Körper kurz vor dem Erstarren zum Sprechen bringen. Ich weiß nicht, wie mir geschieht. Ich habe den Gegenstand meiner Neugier verloren. Und mit ihm auch den Sinn meines Daseins. Diesem Mann verdanke ich die zügellose Leidenschaft, die mich tagtäglich bis spät in die Nacht wach hielt. Sein Verschwinden nimmt mir jede Lust zu leben. Der Krieg ist erklärt. McMoose hat sich abgemüht. Steine zerschlagen, Bretter hin und her getragen. McMoose hat die Mauer abgerissen, sein Gesicht abgewischt, den Garten umgegraben, das Dach gedeckt, eine Wand hochgezogen und in eine Ecke gepinkelt, um das Gebiet als sein Eigentum zu markieren. McMoose hat getrunken, die Dielen gereinigt, den Tabakgeruch vom Putz abgespült, die Pflanze abgeschnitten, sein Labor in dem Haus von Obel eingerichtet, seine Gefäße und Kräutermixturen sortiert. Aber die Pflanze hat wieder ausgetrieben, sie treibt immer wieder aus. McMoose hat geflucht. McMoose hat im Regen seine Hacke geholt, den Stamm abgehakt und alle Wurzeln. Aber die Pflanze ist geblieben. Dornen sind ihr gewachsen. Sie hat ihn aus dem Haus gejagt. Dann ist McMoose wild geworden. Er hat alles Brennbare gesammelt, sogar seine eigenen Tische und Stühle, und hat die Bruchbude des Nachbarn in Brand gesetzt. Aber es war seine, die in Flammen aufgegangen ist. Der Krieg ist gekommen. Ich habe sie gewollt. Ja. Ich will sie nicht mehr. Warum? Ich höre auf mit meinen Sammlungen, meinen Obduktionen und allem anderen. Warum? Meine Frau ist tot und kehrt nicht mehr zurück. Und was mache ich hier? Vor Ihnen liegend? Sie belegen die Absurdität meiner Forschung. Das Leugnen des Todes ist eine Täuschung. Eine Fälligkeit, die ich mit aller Kraft von mir gewiesen habe. Mein Leben war ein Skandal. Ich werde sie beerdigen. In meinem Garten wird es ihnen gut gehen. Sie werden in Frieden ruhen. Körpergigant von Stephanie Marchais. Aus dem Französischen von Angela Krug. Owell, Ulrich Gebauer. Hunter, Silvester Groth. McMoose, Walter Renneisen. Das 10-jährige Mädchen, Judith Engel. Molly, Angelika Richter. Technische Realisation, Günther Kasper. Regieassistenz, Silvia Petrova. Regie, Jörg Schlüter. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2011. Dramaturgie und Redaktion Ursula Schregel.